Jede Frau so gern, sie weiß, das kleidet sie, und darum leidet sie. Tränen sind heute sehr modern, wenn eine Frau was will, ja, dann weint sie nur still, und sie kriegt, was sie will, von dem Gatten, ja, Tränen. Weint jede Frau so gern, zu jeder Tageszeit ist sie dazu bereit. Augen mit feuchtem Schimmer wirken fast immer, immer, wenn eine Frau von einem Mann was will.